Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, da sind wir. Die kleine Verspätung bitten wir zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, das habe ich aus Eifersucht getan. Erzählt mir eure schönsten und schrecklichsten Eifersuchtserlebnisse, die ihr selbst fabriziert habt, also irgendwelche Aktionen, die ihr aus Eifersucht angestellt habt, oder wart ihr auch schon Eifersuchtsopfer? Hat man mit euch üble oder vielleicht auch völlig abgefahrene Sachen gemacht, weil jemand auf euch eifersüchtig war? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Carsten. Und Carsten ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hallo. Ja, ich bin dran. Ja, du bist dran, genau. Carsten, Eifersucht. Ja, also Eifersucht, ja. Das habe ich aus Eifersucht getan. Ja, das ist die Frage. Ich wollte mich umbringen aus Eifersucht. Mhm. Erzähl mal den Zusammenhang, warum? Ja, also meine Ex-Freundin, ich habe eine Ex-Freundin gehabt. Ja, und da habe ich halt rausgekriegt, dass sie fremdgegangen ist und alles. Wie und alles? Entschuldigung, ich lache, aber ich freue mich so, dass ich mal durchgekommen bin jetzt. Ich freue mich auch. Aber wir wollen mal versuchen, die Geschichte zu erzählen. Ne? Also, du hast eine Freundin. Wie lange warst du mit der zusammen? Carsten, also entweder unterhalten wir uns jetzt oder du lachst ja einen ab. Bist du besoffen? Hey. Ich verabschiede mich erstmal von dir. Ne? Nein, ich freue mich so jetzt. Nee, aber entweder unterhalten wir uns oder... Okay? Ja, okay. Ein Versuch kriegst du noch. Also, Freundin. Freundin ist dir fremdgegangen. Komm. Tschö. Leni, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich hoffe, du lachst dich jetzt auch nicht schlapp. Nein, ich bemühe mich. Leni. Meine Geschichte liegt ungefähr 8 Jahre zurück. Mhm. Und zwar hatte mein Freund eine ehemalige Arbeitskollegin getroffen, hatte die abends zu sich nach Hause eingeladen, haben getrennte Wohnungen. Mhm. Und hat mich aber nicht eingeladen. Mhm. Und ich bin eigentlich vollkommen grundlos eifersüchtig geworden. Mhm. Und habe dann eine andere Freundin von mir angeheuert, bei ihm anzurufen. Ob ich da wäre, ich hätte Papiere von ihr, die bräuchte sie dringend. Wie hast du das noch mitbekommen, dass die beiden zusammen waren? Das hat er mir erzählt. Hat er erzählt? Mhm. Ja, er hat mir erzählt, sie kommt heute Abend, ich habe sie getroffen in der Stadt, ich habe sie eingeladen. Mhm. So, und dann war ich natürlich eifersüchtig, habe ich meine Freundin angeheuert, sie sollte anrufen, ich wäre nicht zu Hause, ob er wüsste, wo ich wäre. Mhm. Und das hat sie dann so in anderthalb bis zwei Stunden 4-5 Mal gemacht. Mhm. Und dann ist er natürlich auch schon ein bisschen nervös geworden. Mhm. Und dann habe ich angerufen, nach diesen anderthalb bis zwei Stunden habe ich dann selber angerufen, wohl nur richtig panisch ins Telefon gebrüllt, hilf mir, bitte, bitte, hilf mir. Und gar nicht auf das reagiert, was er gesagt hat. Mhm. Was hat er denn gesagt? Wo bist du, was ist los, was ist passiert? Ja. Mhm. Vollkommen hektisch. Mhm. Und hab dann einfach aufgelegt. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Freundin, haben uns bei ihm vor die Tür gestellt, um zu gucken, was passiert, passiert überhaupt was. Mhm. Und also keine 5 Minuten, in Rekordzeit war die Arbeitskollegin rausgeworfen, er sich ins Auto gesetzt und zu meiner Wohnung gefahren. Mhm. Ist dann durch ein gekipptes Fenster eingebrochen, um zu gucken, ob ich da irgendwo am Boden liege, ob mir was passiert ist oder so. Und ja, jetzt war ich nicht in der Wohnung, hat er dann bei meiner Freundin angerufen. Dass er in das gekippte, durch das gekippte Fenster reingeklettert ist. Habt ihr das heimlich beobachtet? Nee, ich hab's später in meiner Wohnung sehen können. Achso, wo wart ihr denn dann, als er eingebrochen ist, in Anführungszeichen, bei dir? Wie wir gemerkt haben, er fährt zu meiner Wohnung, sind wir zu ihrer Wohnung gegangen. Achso. Und dann? Und dann ging natürlich sehr schnell das Telefon bei ihr, ob sie was von mir gehört hätte. Ja. Worauf sie meinte, nein, sie hätte nichts gehört. Und dann haben wir den noch so 2-3 Stunden zappeln lassen. In der Zeit haben wir uns überlegt, wie komme ich aus der Nummer wieder raus. Was für böse Frauen. Ja, und? 2 Stunden, was dann? Und dann hat meine Freundin bei ihm angerufen. Ich hätte mich bei ihr gemeldet. Mhm. Ich wäre in Holland auf einer Fete gewesen. Und habe da Ärger bekommen. Mhm. Und bin dann da abgehauen. Mhm. Und sie würde jetzt nach Holland fahren, mich abholen. Also wir wohnen in Grenznähe. Mhm. Das war also ziemlich plausibel. Und er wollte mich dann bei ihr zu Hause abholen, wenn wir zurück sind. Mhm. Und ich habe mir in der Zeit, wie wir dann da rumgesessen und gewartet haben, wo sie mich angeblich abholt, habe ich mir die Kleidung so ein kleines bisschen zerrissen. Das ist ja wirklich verrückt. Bin in den Garten gegangen, habe mir ein bisschen Erde an die Hose geschmiert und habe ihm dann, wie er dann endlich kam, die Geschichte erzählt. Ich wäre da auf einer Feier gewesen, abends hat noch eine Freundin von mir angerufen, ob ich nicht Lust hätte mitzukommen, wo ich dann einfach mitgefahren bin. Und da wäre dann einer gewesen, der wollte mich wohl angraben und wollte ich nicht und dann bin ich gegangen. Und er wollte mich dann so ein bisschen festhalten, habe ich ihm dann alles so erzählt. Und er hat das geglaubt? Er hat das geglaubt. Ich habe also da gesessen, Tränen in die Augen, den Augen. Und diese wahnsinnige Aktion, wegen nichts, ne? Ja, wegen nichts, wegen wirklich nichts. Ich du warst ja im Prinzip so rational, war dir klar, dass da überhaupt nichts passiert zwischen den beiden? Ja, war mir eigentlich... Das war einfach nur ein Kollegentreffen? Ja, also ist eine ehemalige Kollegin gewesen, die ja nach Jahren mal wieder getroffen ohne Hintergedanken. Du warst so hysterisch eifersüchtig, dass du den armen Mann in Angst und Schrecken versetzt hast. Ja. Und ihn nach Strich und Faden verarscht hast. Ja. Das war vor 8 Jahren. Das war vor 8 Jahren. Hast du es ihm irgendwann gebeichtet? Ja, habe ich. Hast du? Habe ich, vor 2 Jahren. Naja, das ist schon einige Zeit vergangen. Es sind 6 Jahre vergangen. Was hat er dann jetzt gesagt? Also jetzt ist gut, dann nach 6 Jahren? Er hatte damals das Gefühl, dass nicht alles koscher war. Mhm. Seid ihr denn jetzt immer noch zusammen? Wir sind noch zusammen. Ach so. Doch. Aber wenn du so drauf bist, bin ich ja fast sicher, dass da noch viele schlimme Dinge passiert sind in Sachen Eifersucht. Oder hatte ich das so ein bisschen... Nee, das war eigentlich nur die Anfangszeit, weil ich sehr vorgeschädigt war durch meinen Ex-Freund. Ach so. Heute vertraust du ihm. Absolut. Mhm. Er war aber nicht böse, als du es ihm erzählt hast. Nee, er hat es so ein bisschen, weil wir haben eine ziemlich... Wir wollten eigentlich nur eine lockere Beziehung, ist dann was fester geworden. Mhm. So ungefähr 10 Jahre jetzt. Und... er hat das als Zeichen gewertet, dass mir doch an ihm liegt. Ja, ist doch nett. Also es ist ja mit der Eifersucht genau das ist ja der Punkt, ne? Bis zu einem gewissen Grade zeigt es ja, wie sehr man an einem Menschen interessiert ist. Ja. Aber wehe, dieser Punkt ist überschritten, dann kann man auch alles kaputt machen, ne? Ja, kann man. Also ich hatte danach wahnsinnige Angst, er kommt raus. Mhm. Dass ich mich verrate oder sonst was. Ich hatte es war ja auch völlig verstrickt alles, ne? Eine Lüge war ja verstrickter in die andere. Und es war ja nicht nur eine Aktion, ne? Die du ja gemacht hast. Da kam Holland auch noch hinzu und da hast du die Kleider zerrissen. Da habe ich Glück gehabt, dass ich da so aus der Nummer an dem Abend rausgekommen bin. Ja, Leni, danke für deine Geschichte. Bitte. Alles Gute. Auch so. Tschüss. Also wenn ihr mir eure Eifersuchtserlebnisse auch erzählen wollt, also erstmal die Frage, wie seid ihr drauf, wenn ihr eifersüchtig seid? Was habt ihr im Eifersuchtswahn vielleicht schon alles angestellt? Dinge, die ihr heute bereut im Nachhinein? Oder es gibt ja auch so nette Eifersuchtsaktionen. Was habt ihr da schon alles gemacht? Und andersrum gefragt, was haben Menschen mit euch schon angestellt, die auf euch eifersüchtig waren und euch nicht über den Weg getraut haben? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, das geht kostenfrei unter 0800 5678 111 oder faxt ganz einfach unter 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Horst und Horst ist 56 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Horst, Eifersucht. Meine Eifersucht hat sich dadurch entladen, dass ich meine Frau, meine damalige Frau, bin ja schon etliche Jahre geschieden, also brutal zusammengeschlagen habe. Mhm. Ja, die war dann 3 Jahre im Krankenhaus. 3 Jahre im Krankenhaus? 3 Tage im Krankenhaus. Mhm. Und was war denn davor? Erzähl mal, was vorweg geschehen war, dass es zu dieser Gewalttat kam. Also meine Frau hatte offensichtlich nymphomanische Züge, die ist also am laufenden Band fremdgegangen. Mhm. Und ich habe das ungefähr 3 Jahre mitgemacht und dann hat mich eines Tages so die Wut überwältigt, ja. Mhm. Wie lange war ich denn verheiratet? 3 Jahre? Waren wir 3 Jahre zusammengelebt, haben insgesamt 7 Jahre. Mhm. Wie hast du das bemerkt, dass sie... Ja, die hatte auch die Kerle in der Wohnung gehabt, also wenn ich nach Hause gekommen bin, da war ein anderer da, der lag bei ihr auf die Füße, ich liebe dich. Mhm, ja, und irgendwann habe ich durchgedreht. Hast du das nicht schon mitbekommen, in der Zeit, als ihr nur zusammen wart, als ihr noch nicht verheiratet wart? Nee, da habe ich das noch, da war das irgendwie noch ganz anders. Mhm. Bist du im Nachhinein sicher, dass sie dir in dieser Zeit wenigstens treu geblieben ist, oder glaubst du nur, dass du es nicht gemerkt hast? Ja, wahrscheinlich habe ich es nicht gemerkt. Mhm. Auf wie viele Männer kam sie denn so? Wie viel Mal ist sie dir fremdgegangen? Naja, also überschlagen, wenn ich das so überschlage, vielleicht 40. 40 Männer in 3 Jahren? Ja. Von denen du weißt, allein von denen du weißt. Von denen ich weiß. Ja. Das ist natürlich sehr schön. Möglicherweise waren das noch mehr. Und du hast sie sogar in der Wohnung ertappt, erwischt, während richtig, sie dann ja mit deiner Frau zugange waren. Ja, das ist natürlich sehr schlimm. Wie ist es denn dann eskaliert? Ja, ich habe mich natürlich dann getrennt von der Frau. Nee, erzähl mal die Situation, wo du dann zugeschlagen hast. Wo ich da zugeschlagen habe? Hm. Ja, also 7 Jahre waren wir insgesamt zusammen. Mhm. Das war glaube ich, ziemlich am Ende. Mhm. Ja, war das sowas, dass du da auch wieder jemanden erwischt hast, oder wie kam das? Ja, da habe ich wieder jemanden erwischt. Mhm. Beschreib mal, wie war das? Kamst du ins Zimmer, war da jemand nackt im Bett? Oder ja, richtig, der lag mit ihr im Bett. Mhm. Und dann? Ja, dann habe ich, erstens mal habe ich den Kerl rausgeschmissen, und dann habe ich auf die Frau eingedrückt und habe gesagt, du Drecksau, und ach, ich habe natürlich auch nicht gerade schöne Worte gebraucht. Hast du die Frau schwer verletzt? Ja gut, sie war 3 Tage im Krankenhaus, sie hatte... Hat die Brüche gehabt, oder? Ein paar Prellungen und so. So schlimm war es letztlich nicht, aber mir tut das heute noch leid. Das war dann auch der Trennungsgrund wahrscheinlich, das war der I-Punkt auf alles? Das war der I-Punkt, ja. Für sie und für dich dann, dass du sie dann nochmal ertappt hast. Wie lange liegt das jetzt zurück? Wie lange seid ihr geschieden? Oder auseinander? Moment, 77 hatte ich die kennengelernt, 7 Jahre dazu, 84. Ah ja, das ist ja dann schon lange Zeit. Hast du irgendwie Kontakt mit der Frau noch? Ja, ich habe versucht, nochmal mit ihr Kontakt aufzunehmen, weil ich wollte mich nur entschuldigen. Ja, und... Aber? Die hat in der Zwischenzeit wieder andere Kerle gehabt, unter anderem einen stark asthmakranken Mensch, Kettenraucher, als passt er gut zu Asthma. Hast du denn, ich meine, es gab doch Gelegenheiten, wenn du dich hättest entschuldigen wollen. Ja. Danach habt ihr euch doch sicher nochmal gesehen, als die Wohnung getrennt wurde, aufgelöst wurde oder so, da sieht man doch jemanden. Hast du sie nach dem Krankenhausaufenthalt gar nicht mehr gesehen? Nee, seitdem habe ich die nicht mehr gesehen. Aber wie wurde das mit der Wohnung dann gehandelt? Ja, das war ja damals noch in München, inzwischen bin ich ja in Dortmund. Ja gut, aber ihr habt doch zusammen in München gewohnt. Wir hatten zusammen in München. Genau, und sie kam aus dem Krankenhaus raus. Wo ist sie denn hingegangen nach den 3 Tagen? Ja, die ging in ihre Wohnung zurück. Ich habe die Wohnung verlassen. Ach, du hast dann diese gemeinsame Wohnung verlassen? Ich habe die gemeinsame Wohnung verlassen. Achso, also auf jeden Fall brauchen wir nicht lange jetzt fragen. Ihr habt euch da nicht mehr getroffen. Wir haben uns nicht mehr getroffen. Das ist so. Brutal zugeschlagen. Meinst du, dass du noch mehr Schlimmes hättest anrichten können? Dass du noch in Anführungszeichen Glück gehabt hast? Das würde ich meinen, weil es kommt dazu, ich war da auch an dem Tag stark alkoholisiert. Und da brennt bei mir eine Sicherung durch. Wenn ich total alkoholisiert bin, solange ich nur einigermaßen nüchtern bin, da kann ich das alles noch steuern. Aber wenn ich dann zu viel getrunken habe, dann drehe ich durch. Und das war an dem Tag. Erstaunlich, dass du es überhaupt so lange dann hast ausgehalten, nachdem du das vorher schon gewusst hast, dass sie dir so massiv fremd geht. Ja, ja. Also bis heute keine Entschuldigung ausgesprochen. Hat sie dich denn angezeigt? Gab es da irgendeinen... Nein, angezeigt hat sie mich nicht. Hat sie dich nicht. Dennoch würdest du gerne mal eine Entschuldigung loswerden. Ja, würde ich eigentlich gerne. Weißt du, wo sie jetzt heute lebt? Ja, die wohnt in München in der Lilienstraße. Nein, halt, komm, du brauchst mir keine Adresse jetzt hier sagen. Nee. Das müssen wir jetzt hier nicht öffentlich machen. Also das heißt, du kannst eher mal schreiben, wenn du das gerne möchtest. Das werde ich nochmal versuchen. Ja. Gut, Horst. Alles Gute. Ja, pass auf, Domian. Ja, du hast ja heute ein Thema und zu dem Thema habe ich mich ja auch gemeldet. Ja. Aber ich hätte noch ein anderes Anliegen, wenn du wieder eine offene Sendung hast. Man kommt da so wahnsinnig schwer bei dir durch. Und erstens mal schönen Dank für die Autogrammkarte. Ja. Da stand da drin, hallo Horst, wir rücken dir auf die Pelle. So ungefähr, ich weiß es genau nicht, den Wortlaut. Also wenn es jetzt um ein anderes Thema noch geht, dann müssen wir uns noch mal vertagen auf einen anderen Tag, weil heute haben wir das Thema Eifersucht. Das ist klar. Ja, ja, wie soll ich das machen? Das heißt, wir werden uns bei dir noch mal melden. Sollen wir so verbleiben? Pass auf, Ich bin morgen wieder am Fernsehen. Okay, alles Kannst klar. Kannst du mich morgen anrufen? Wir machen das so. Okay. Ich danke dir. Tschüss. Tschüsschen. Jetzt habe ich jemanden am Telefon, der heißt, die heißt Jolanta. Hallo, Domian. Jolanta. Hi. Hi, Jolanta. Ist eine schreckliche Thema eigentlich. Bitte? Die Thema ist eigentlich keine nette. Nee, ja. Meistens sind üble Dinge, die damit verbunden sind. Ja, und bei was auch ist denn, der Fall. Was ist denn bei dir passiert in Sachen Eifersucht? Also, ich habe meinen Partner erwischt, in Anführungsstrichen mit einer anderen Frau im Bett. Und habe da Eifersuchtszene gemacht zu diesem Zeitpunkt. Und 12 Stunden später ungefähr bin ich ins Flugzeug gestiegen mit 2 Kindern und einfach weggeflogen. Mhm. Das heißt, der Partner war der Vater deiner Kinder? Auch, ja. Wart ihr verheiratet? Ja. Ja. Und wo hast du ihn erwischt? Bei euch gar im Ehebett? Nein, das war jetzt bei einer Geburtstagsparty von Bekannten. Mhm. Mhm. Und es ist einfach so gekommen, dass ich da länger geblieben bin, habe mich mit den Leuten unterhalten. Und er meinte, er geht dann schlafen, weil er müde und getrunken war. Mhm. Nach einer Stunde später ungefähr habe ich einfach versucht, habe einfach gedacht, jetzt gehst du aufschlafen. Mhm. Habe ihn gesucht, da wo wir schlafen sollten, der war aber nicht mehr oder überhaupt nicht dahin gegangen. Mhm. Nicht in dem Zimmer? Nicht in dem Zimmer, in die andere Zimmer rein und da war er im Bett mit einer anderen Frau. Kanntest du diese Frau? Ja. War es eine Verwandte? Eine gute Bekannte. Ja. Wie hast du, wie sah die Szene aus? Hast du die Vasen auf den Boden geschmissen? Hast du geschrien oder was? Ich habe das Licht angemacht, habe geschrien, habe die beide natürlich direkt aufgefordert, dass die sich anziehen und ich habe davor Alkohol getrunken, bin trotzdem ins Auto eingestiegen und die gleiche Zeit noch nach Hause gefahren. Mhm. Das war also 60 Kilometer, das war schon gefährlich. Mhm. Waren die beide gerade richtig noch zugange, als du das Licht angemacht hast? Nein, das weiß ich heute nicht, ob sie daraus miteinander hatten, weil mein Mann war angezogen, sie war aber zum Teil ausgezogen und sie haben so gemacht, als ob sie geschlafen hätten. So. Mhm. Ja, vielleicht waren die gerade im Vorspiel. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Mhm. Also die Hose war auch noch zu bei ihm. Ja, ich denke mir schon, es hat lange gedauert, bis ich da aufs Zimmer kam und sie haben es schon mitbekommen, dass ich da rein kann. Ach so. So, dann bist du nach Hause gefahren, obwohl du alkoholisiert warst. Ja. Und dann bist du am nächsten Tag in ein Flugzeug gestiegen. Am gleichen Tag. Am gleichen Tag. Am selben Tagabend habe ich die Kinder mitgenommen, Sachen gepackt, Geld genommen und bin einfach weggereist. Niemandem gesagt, nur meine Freunde. Wohin bist du geflogen? Wir sind nach Ibiza geflogen. Nach Ibiza. Last minute Reise, ja. Wie lange warst du damals mit dem Mann verheiratet? 1,5 Jahre. Mhm. So, jetzt warst du auf Ibiza mit deinen Kindern, mit euren Kindern. Ja. Bist du da geblieben? Eine Woche. Hast du dich von dort aus gemeldet zu Hause? Hab ich nicht. Also der Mann war in größter Angst wahrscheinlich? Wahrscheinlich schon, ja. Wie war das denn dann, als du zurückgekommen bist? Ja, leider. Ich habe nicht durchgehalten. Ich habe damals einfach nichts mehr unternommen und ich bin trotzdem mit ihm weitergeblieben. Ja, nein, ich meine, als du nach Hause kamst, hat er sich gefreut oder hat er dir Vorwürfe gemacht? Eigentlich schon, weil zu dem Zeitpunkt hatte unser Sohn erster Geburtstag und er hat mir einfach vorgeworfen, dass ich den Kleinen mitgenommen habe, der dabei sein wollte. Also er hat sich weniger gefreut? Er hat sich dann nicht entschuldigt oder sowas. Also hat er mir Vorwürfe gemacht? Ja. Die Stimmung war im Eimer, als du... Eigentlich schon. Der hat sich auch keine Sorgen gemacht. Wer weiß, was hätte geschehen können mit euch. Der hat da 2-3 Tage hintereinander getrunken, gefeiert. Mhm, mh. Er hat sich nicht entschuldigt wegen dieses Vorkommnisses? Nicht so. Er hat auch keine... Nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Mhm. Er hat es auch nicht erklärt, was da genau passiert ist? Nee. Mhm. Wie lange liegt dieses Ereignis zurück? 2-3 Jahre war das. Und du bist heute mit ihm noch zusammen? Das heißt, im Endeffekt... Wir sind jetzt während einer Trennung. Mhm, aber ich habe da immer noch Probleme damit. Und das wollte ich zu entscheiden. Ja. Jolanta, hattest du denn damals auch schon Grund, sehr großen Grund, eifersüchtig zu sein? Waren vorher immer wieder. Es waren auch schon Sachen passiert, ja. dass du ihm nicht so über den Weg getraut aber hast. Aber nicht so eine, ja. Mhm. Das war schon Höhepunkt. Und jetzt, du sagst, dass mehr oder weniger eine Trennung ansteht bei euch, hat das auch damit zu tun, dass er wieder mit anderen Frauen was hat oder gar eine neue Freundin hat? Vielleicht jetzt nicht mehr, mittlerweile hätte ich dann mittlerweile verändert hat oder wie auch immer. Mhm. Er hat einige Sachen verstanden, aber mhm. bei mir ist sind die Gefühle oder das Geduld jetzt weg. Mhm. Ich will nicht mehr Eifersuchtsszenen machen in meinem Leben. Mhm. Lass uns nochmal über diese Eifersuchtsszene, das war ja auch eine, nochmal ein bisschen weiter reden. Hattest du, oder jetzt auch so im Nachhinein, wenn du das nochmal als Revue passieren lässt, findest du, dass du dich richtig verhalten hast, oder war es doch eine Kurzschlusshandlung und überreagiert? Das war schon richtig. Mhm. Das war schon, also... Nur kann ich mir vorstellen, dass diese Woche Ibiza mit Sicherheit kein Urlaub und Erholung für dich waren, oder? Ich wollte mich einfach rächen, ich wollte einfach ihm das Gefühl geben, dass er was verloren hat. Mhm. Aber es ist dir nicht sehr gelungen, ne? Nein, eben mhm. nicht. Mhm. Wie alt waren die Kinder damals? Der Kleine wurde da ein Jahr. Ach so. Ein paar Tage danach. Und die Tochter ist schon 10. 10? Ja. Wie hast du ihr das erklärt, dass ihr Hals über Kopf dann nach Ibiza geflogen seid? Ja, ich habe die Wahrheit erzählt. Also die war schon 7 und die hat das einfach verstanden, dass wir Streit miteinander haben. Ach so. Und. Sie hat das angenommen. Sie hat sich einfach Sorgen um mich dann gemacht. Mhm. Wenn man dann eine Woche in der Fremde ist und so etwas vorher erlebt hat, könnte ich mir vorstellen, ich würde mir 1000 Gedanken machen, wie ist das, wenn ich zurückkomme? Wie wünsche ich mir die Ankunft? Wie hattest du dir die Ankunft gewünscht, dann wieder zurück in Deutschland? Ich hatte die Hoffnung gehabt, dass ich dann diese Scheidung durchziehe. Mhm. Ach so. Mhm. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich mich dann trenne, also mhm. während der 7 Tage da mhm. drüben. Aber als ich zurückkam, da kamen viele Sachen wieder zusammen mhm. mit Bekannten und Familie und. Mhm. Lassen mal, einmal kannst du dann verzeihen oder sollte man ne, nochmal mhm. die Chance geben. Mhm. Ich habe mich mittlerweile auch von ihm überreden lassen. Mhm. Jolanta. Ja. Ein heftiges Ereignis. Hätte ich mir nie gedacht, dass ich was zu erzählen. da ist viel im Gange im Moment in deinem Leben. Ich wünsche dir gutes Gelingen und dass du da rauskommst. Ja. Du bist unglücklich, dass diese Zeit des Unglücks ein Ende hat. Ja. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Jan. Hallo Jan. Ja, guten Morgen Jürgen. 21 Jahre alt. Ja. Und schon eifersüchtig. Ja. Erzähl mal, was hast du denn angestellt? Ja, ich hab da demjenigen Typen, der meine Freundin da so im wahrsten Sinne des Wortes abgeschleppt hat, mit Wasserbomben beschmissen, wo Farbe drin war. Mit Wasserbomben beschmissen? Ja. Wie? Auf der Straße oder wie? Ja, so ungefähr auf der Straße bei Nacht und Nebel oder wenn er mal bei uns am Haus vorbeikam. Also du hast ihm aufgelauert? Ja. Und hast ihn dann mit Farbbeuteln, kann ja, man sagen? Ja, so richtig schön... Was war da für eine Farbe drin? Lackfarbe, ganz normale Handelsübliche. Lackfarbe? Ja. Ach, du lieber Himmel. Die richtig schön klebte. Mhm. Wie oft hast du ihn beworfen? Das war 3-4 Mal so ungefähr. Wie viel Mal hast du getroffen? Jedes Mal. Jedes Mal? Ja. Welche Farbe war's? Rot. Rot. Knallrot. Knallrot. Jetzt erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Er hat deine Freundin abgeschleppt. Ja, das kam daher. Das erste Mal muss das wohl schon gewesen sein, da war ich auf einem Lehrgang mit mhm. meinem Betrieb, mhm. also im Ausland. Und da habe ich schon nachher durch andere mitgekriegt, sie würde da irgendwie mit einem anderen Typen da rummachen. Mhm. Und dann habe ich da nachher noch weiter drüber nachgeforscht, mhm. habe die auch mehrmals dann auch beobachtet mit diesem Freund dann in der Disco, mhm. wo sie dann gesagt hat, sie wäre mit ihrer Freundin so unterwegs, so... Mhm. Zum Thema, gehen wir heute Abend mal tanzen. Mhm. Und dann habe ich schon rausgefunden, dass die da mit dem Kerl unterwegs war. Mhm. Wie lange wie alt war denn eure Beziehung zu der Zeit schon? Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren jetzt ein Jahr zusammen. Da war die gerade erst ein halbes Jahr. Halbes Jahr, ne? Und, aber das hört sich ja so an, als hätte sich da schon so eine richtige Beziehung angebahnt, auch zwischen den beiden. Ne? Das habe ich nachher auch festgestellt. Mhm. Die musste ja schon vorher irgendwie mit dem da so rumgefummelt haben. Mhm. So, dann hast du es irgendwann rausbekommen. Dann war das klar. Hast du sie angesprochen darauf? Ja, das habe ich versucht. Und was hat sie gesagt? Eigentlich nicht viel. Hat sie nicht das zugegeben? Doch, zugegeben. In dem Sinne hat sie es schon, aber sie wollte nicht näher darauf eingehen. Hat sie sich entschuldigt? Ja, wie man es so eben so sagen kann. Also sie hat nicht direkt gesagt, tut mir leid, aber sie hat irgendwie versucht, das zu formulieren. So, da bist du bei der Frau nicht weitergekommen und hast den armen Mann mit Farbbeuteln beworfen. Ja. Eigentlich hättest du ja deine Freundin auch mit Farbbeuteln bewerfen müssen. Ja, das ist ja gerade der Problem. Ich war ja nur auf den Kerl eifersüchtig. Ja, aber wie wahnsinnig, ne? Ja, letztendlich hättest du ja viel böser sein müssen auf deine Freundin, weil die hat sich ja darauf eingelassen. Ja, das ist mir schon klar, dass es immer zwei dazu braucht, aber in dem Moment habe ich da irgendwie nur noch rot gesehen. Ich meine, ich hätte auch brutaler sein können, mir dann einen Baseballschläger nehmen können und den Krankenhaus reinschlagen können, aber das habe ich eh nicht gemacht. Wir wollen froh sein, dass du nur Farbbeutel genommen hast. Ja, normalerweise mache ich das ja auch nicht, Jürgen. Dennoch glaube ich ja, dass der auch sehr sauer war, ne, wenn der da einen Liter Lackfarbe ins Gesicht kriegt. Ja, sauer war der schon, weil er so edle Klamotten getragen hat. Ach so. So schwarze Lackschuhe und Ach so. Hier so Gucci-Klamotten und sowas. Und die sind schon sehr teuer. Also hat der dich denn angezeigt? Nee. Nee, das nicht. Hat der dich versucht nochmal irgendwie, hat der sich versucht zu rächen an dir oder hat der es so hingenommen? Nee, das wird eigentlich gar nichts mehr gesagt. Mhm. Gesagt, der hat nur nachher mit meiner Freundin irgendwie anscheinend Schluss gemacht und sie ist dann wieder hinter dem her, aber mich hat das dann nicht mehr gestört, weil ich habe mir dann einfach gesagt, das bringt aber dann nichts mehr. Mhm. Auch wenn da jetzt nochmal eine Freundin irgendwie kommen sollte. Also ich mache da kein Eifersystem mehr. Entweder bleibst du bei mir oder sie geht zu dem anderen Typen. Bist du denn dann mit der Freundin zusammengeblieben nach dieser ganzen Sache? Nee, die ist dann zu dem Keller anscheinend hingerannt und ich habe diesen Kontakt zu ihr abgebrochen. Das weil ist ich hatte, ja, ja. Ich hatte da einfach keine Lust, mich da weiter drüber aufzuregen, weil im Endeffekt bin ich dann der Dumme dann. Ja, natürlich, ja. Aber da hast du, glaube ich, auch einen falschen Griff gemacht bei der Frau, wie du sie mir gerade geschildert hast. Ja, weil, ja, was soll ich jetzt so sagen? Nee. Ist egal, ob's jetzt er oder sie ist. Ich bin immer der Angeschissene. Was hast du daraus gelernt, aus dieser Sache? Tja, was soll ich daraus gelernt haben, dass es verkehrt war? Ja, nein, ich wollte ja auf was anderes hinaus. Nämlich, dass man sich vielleicht immer bei solchen Sachen vor Augen halten sollte, dass, wie du es auch gerade schon gesagt hast, da gehören zwei zu. Und der eigene Partner, der einem fremd geht, der gehört genauso in die Ecke gestellt und der Kopf muss gewaschen werden. Vielleicht noch viel mehr als dem Nebenbuhler. Ich hätte ja auch jetzt hingehen können und sie da anschreien können und fragen, was das überhaupt soll, aber was hätte ich da weitermachen können? Ja. Weil also, die ist ja nicht mehr drauf eingegangen. Wie viel Liter Farbe hast du da verschleudert, weißt du das? Ungefähr so 15 Liter. 15 Liter Lackfarbe, Mann, rote Lackfarbe. Die Eifersuchtsgeschichte von Jan war das. Vielen Dank, Jan. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 1 Uhr 29 und 20 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Radio 1 Live ist hier, das wäre der Fernseher mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, das habe ich aus Eifersucht getan. Was habt ihr aus Eifersucht schon alles getan? Oder wart ihr auch schon mal Eifersuchtsopfer? Ruft mich an, wenn ihr mir eure Geschichten erzählen wollt, unter 0800 567 8111. Im Mai gibt es eine große Aktion hier bei uns und diese Aktion heißt Domian bringt Liebe. Falls ihr noch sehr intensiv auf der Suche nach eurem Traumpartner oder eurer Traumpartnerin sein solltet, könnte es sein, dass ich euch vielleicht helfen kann. Was müsst ihr tun? Ihr müsst uns ein Video, ein VHS-Video schicken. Und auf diesem Video solltet ihr euch von eurer schönsten Seite zeigen, vielleicht auch an eurem Lieblingsort, in der Badewanne, auf dem Sofa, egal wo. und euch auch von der schönsten Seite darstellen. Ihr solltet in diesem Video auch erzählen, wie ihr euch euren Partner oder eure Partnerin vorstellt. Dann schickt ihr mir bitte dieses Video. Dieses Video werden wir in der Sendung 18. Mai, vom 18. auf 19. Mai, einige Videos, wir werden nicht alle senden können, hier in der Sendung zeigen. Dann werde ich mich mit euch unterhalten. Und wer weiß, es schauen so viele Leute zu, vielleicht finden wir gemeinsam auf diesem Wege eure Traumfrau oder euren Traummann. Große Bedingung aber ist, das Video, die VHS-Kassette, das Video, der kleine Einspielfilm, darf höchstens 60 Sekunden lang sein. Also präsentiert euch von eurer Schokoladenseite in 60 Sekunden und schickt mir diese Kassette. Schickt sie an den WDR 1 Live Domian, Stichwort Domian bringt Liebe, 50600 Köln. Das wäre doch gelacht, wenn wir euch alle oder viele von euch unter die Haube kriegen. Nicht unter die Haube kriegen könnten. Das schaffen wir schon. Domian bringt Liebe. So, André, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, André. Also erstmal eine Wahnsinnssendung, die du machst. Dankeschön. Ich habe die das erste Mal gehört im Radio und seitdem, ich gucke sie jede Nacht, also solange ihr sendet. Aha, das ist schön zu hören. Am Wochenende senden wir nun nicht. Bitte? Am Wochenende senden wir ja leider nicht. Ja, das dachte ich, außer Wochenende. Außer Wochenende, genau, ja. zum Thema. Ja. Ich hätte beinahe meine Freundin und einen, wie ich mittlerweile glaube, unschuldigen Mann umgebracht aus Eifersucht. Mhm. Erzähl mal, wie ist dazu gekommen? Es war eine ziemlich extreme Situation. Mhm. Also es fing damit an, ich war mit meiner Freundin circa anderthalb Jahre zusammen, mhm. wo sie anfing davon zu erzählen, dass sie gern Sex mit einem anderen hätte. Mhm. Und das ist vielleicht für den Mann, also wir waren zwar immer offen, mhm. aber das war vielleicht doch ein Tick zu offen. Also das hat mich schon mal verletzt. Mhm. Und sie hat damit auch nicht locker gelassen. Und ich habe zu der Zeit meine Schule nachgemacht, mhm. also Abendschule, mhm. war also jeden Abend weg und kam eines Abends früher nach Hause. Mhm. Ja, und dann saß ein netter Herr bei mir auf der Couch, neben meiner Freundin. Mhm. Den du nicht kanntest? Den ich nicht kannte, mhm. genau. Also erstmal muss ich vielleicht dazu sagen, ich bin eh eifersüchtig. Mhm. Also, oder war es extrem damals. Mhm. Also in jeder Situation, wo ich irgendwie so einen Angriff auf diese Beziehung sah, bin ich also schon ausgetickt. Lass mich noch eine Zwischenfrage stellen. Hatte sie damals gesagt, dass sie einfach mal mit einem anderen Mann was haben will? Oder hatte sie gesagt, sie würde gerne noch einen Mann dazu nehmen, in so eine Dreiergeschichte? Nein, sie wollte zu der Zeit mit einem anderen Mann Sex haben. Mhm. So, jetzt kamst du nach Hause. Er saß da, ein fremder Mann, aber er saß da nur, angezogen. Ja, ja, beide angezogen. Mhm. Beide angezogen und da ich bin da, wie soll ich das ausdrücken, das ist sehr schwer zu erklären. Na, beschreib die Situation, du kommst rein, du siehst die beiden da. Genau. Was geschah denn, was hast du gesagt? Also ich habe mich aufgeregt, habe gefragt, wer er ist, was er hier macht. Mhm. Da hat meine Freundin mich in die Küche genommen. Und sagte mir, dass sie mit ihm gern schlafen möchte. Und wie gesagt, in meiner Wohnung, in meiner Küche. Mhm. Und da bin ich das erste Mal runter zum Auto und habe meinen Schlagstock geholt. Wir haben da noch in Berlin gewohnt. Aber wie krass auch von deiner Freundin, den da hinzuholen und dann auch dir noch ins Gesicht zu sagen, mit dem will ich jetzt schlafen. Also wir wissen, wir haben ja jetzt, also das, wir sind jetzt drei Jahre zusammen. Mhm. Also wir haben jetzt in den letzten anderthalb Jahren dieses Thema wirklich oft drüber geredet. Mhm. Also wir sind immer noch zusammen. Mhm. Erzähl mal weiter, du bist runtergegangen und hast den Schlagstock geholt. Ja, und bin wieder hoch. Und dann? Ja, und wollte ihn eigentlich platt machen. Also eigentlich erstmal nur verprügeln. Mhm. Also ich war noch nicht so sauer, ich war noch nicht so gereizt, sage ich mal, dass ich wirklich schon Mordgedanken hatte. Mhm. Sondern es war einfach so, ich wollte eine Abreibung verpassen. Was hat der Kerl bei mir zu suchen? Mhm. Naja... Meine Freundin kannte mich, weil kennt mich ja und, mhm. und hat mich also wieder rausbuxiert aus der Wohnung, mhm. Damit ich mich beruhige. Weil mhm. Also sie sah die Gefahr, ne? Ja, begrenzt. Also sie wusste, dass ich mich mhm. schnell aufrege, aber mhm. sie wusste auch, dass ich genauso schnell wieder runterkomme. Mhm. Deswegen schubste sie mich also aus der Wohnung raus. Mhm. Und da war dann so der Punkt, so der Kerl ist drin, ich werde aus meiner Wohnung rausgeschmissen von meiner Freundin mhm. Und der Mann, mit dem sie gerne schlafen möchte, der ist da noch drin. Ja. Und da bin ich das zweite Mal runter ins Auto und habe mein Messer geholt. Und da kam dann also auch diese Idee, erst ihn und dann sie. Also da war dann dieser Hass, dieser der Schmerz da. Also es war also eine wahnsinnige Emotionscocktail, sage ich mal. In dem Moment völlig durchgedreht. Ja, völlig durchgedreht. Ich kann mir vorstellen, wie du die Stufen hochgegangen bist und gekocht hast innerlich. Ja. Und alles ging kreuz und quer durch den Kopf. Genau. Und dann, ja, du kommst dann wieder hoch? Genau. Bin also dann rein. Und meine Wohnung hat natürlich einen Schlüssel. Bin rein und wollte also auf ihn los. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie es passiert ist. Auf jeden Fall bin ich wieder aus der Wohnung raus. Und ich war so wütend. Ich habe keine andere Möglichkeit mehr gesehen. Ich habe jetzt eine 20 cm lange Narbe am Arm. Also ich habe mich praktisch selbst verletzt, um diesen anderen Schmerz zu betäuben. Das ist ja Wahnsinn. Wie, im Hausflur? Ja, im Hausflur. Hast du dir selbst diese Wunde beigebracht? Ja, genau. Genau. Also es war auch ziemlich tief. Und, so, jetzt standst du blutend im Hausflur, und ja? Da? Und bin wieder zurück in die Wohnung. Wieder in die Wohnung? Ja, das dritte Mal in diese Wohnung, aber diesmal ruhiger. Das Messer noch in der Hand oder hast du es fallen lassen? Das Messer habe ich in der Hosentasche, glaube ich. Also es ist alles sehr verschwommen, es ist auch schon mal eine Zeit her und es war alles unter diesem Druck. Gut, und dann kamst du rein, jetzt ein bisschen beruhigter. Ein bisschen beruhigter, ja. Und nein, er hat natürlich, also man muss dazu sagen, er war Feuerwehrmann. Und seine erste Reaktion war, ich soll ins Badezimmer, er will mir helfen. Das war für mich also erstmal die erste Situation. Warum dieser Mann mir jetzt helfen will? Ich will den abstechen und der will mir helfen. Ja, vielleicht hatte der das gar nicht kapiert, dass du, ja doch, wahrscheinlich schon, ne? Die Situation war bedrohlich für ihn, natürlich, doch, doch, das wird er kapiert haben. Also ich weiß nicht, ich bin nicht gerade klein, ich bin auch nicht schmächtig. Ich glaube schon, dass ich bedrohlich wirkte, weil ich stinksauer war. Wurde er dadurch für dich so in einigen Sekunden sympathischer, dass er dir helfen wollte? So verrückt sich das anhört, ich glaube ja. Ich glaube, das hat ihn bewahrt davor, dass er halt rausgetragen wird. Das heißt, er hat dir dann auch geholfen, hat da irgendwas gemacht an der Wohnung? Ja, er hat es verbunden, ausgewaschen, verbunden. Wie lange ist dieser Mann denn dann noch in der Wohnung geblieben? Nach dem Verbinden eine Minute. Und dann war er weg? Ja, da ist er ganz schnell weg. Und dann hast du wahrscheinlich erstmal begonnen zu kapieren, ne, was passiert ist. So allmählich. Ja, genau. Das kommt dann so, diese Erkenntnis kommt dann so ein bisschen langsamer. Ich habe also auch dann noch mit meiner Freundin geredet. Sie hat mir auch garantiert, da war nichts. Und wir sind jetzt dahinter gekommen, das hat sie alles nur gemacht, um mich zu reizen. Sie wollte also ihre Grenzen austesten. Das ist schon eine wahnsinnige Geschichte. Ich finde auch wahnsinnig, dass du was für eine Vernunft doch dann noch in dir regiert hat, dass du dir selbst diese Wunde zugefügt hast. Ich sag's mal so, ich bin in Berlin auf der Straße aufgewachsen. Ich habe also unheimlich viel Ärger gehabt, also auch mit Polizei und so Schlägereien und was man so alles halt macht auf Berliner Straßen. Und ich denke mal, dass das mich davor bewahrt hat, weil ich weiß, was für ein Ärger da auf mich zugekommen wäre. Jetzt hat deine Freundin dich ja in dieser extremen Situation erlebt. Sie hat sich realisiert. Aber später, wahrscheinlich schon. Gestern. Wie lange liegt das zurück? Anderthalb Jahre. Und gestern hat sie das kapiert? Ja, man muss dazu sagen, sie befindet sich jetzt zurzeit in einer psychosomatischen Klinik, weil sie also psychische Probleme hat. Aber das hat jetzt nichts mit euch zu tun, das ist nein, ein anderes nein, Thema. Das war schon vorher. Ja, ja. Aber da gab es also einen Therapieteilnehmer, der hat irgendwie eine ähnliche Situation gehabt und da hat es bei ihr erst Klick gemacht, wie nah sie dran war. Halt. Ich verstehe. Bist du denn überhaupt so ein Typ, der unter Umständen böse ausrasten kann? Ja. Ich glaube, ich könnte mich selber als Choleriker bezeichnen. Ich wollte das Wort jetzt nicht so gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch richtig jetzt gebrauche, aber... Ist ja egal, aber wir verstehen schon, was du meinst oder was wir meinen. Also ich raste unheimlich schnell aus und wenn ich ausraste, dann richtig. Deine Freundin hat es dir aber verziehen. Alles. Ja. Ja, umgekehrt. Also es gab danach noch... Ja, umgekehrt auch. Ja, klar, man muss umgekehrt... Du hast es ihr auch vergeben, dass sie das gemacht hat mit dem Feuerwehrmann. Natürlich. Ja. Also das ist die Frau meines Lebens. Muss ich ganz einfach mal sagen. Abgefahrene Geschichte. Ja. Du rufst jetzt aus Berlin an, ne? Nein, wir sind umgezogen. Ach. Ja, ich aus dem schönen Münsterland. Aus dem Münsterland, ist ja quasi um die Ecke. Ich wollte jetzt einen fulminanten Gruß nach Berlin schicken, weil ich weiß, wir haben so viele Zuschauer in Berlin und ich bin ja so ein Berlin-Fan und freue mich immer, wenn ich in Berlin bin, dass mich so viele Leute kennen in Berlin. Das heißt, dass wir da sehr genau wahrgenommen werden. Egal. Trotzdem Grüße nach Berlin. Grüße an André. Das ist sehr nett. Und herzliche Grüße auch an deine Freundin. Gute Besserung. Mache ich, werde ich dir sagen. Ja. Und werde es auch ausrichten. Ich habe eine andere Frage. Ja. Wie der Herr vorhin. Ja. Es gibt noch ein anderes Thema, wo ich mit dir drüber reden wollte. Ja. Bloß man kommt unheimlich schlecht. Also es ist eigentlich unmöglich. Ich versuche es schon zu lange. Ich weiß, aber das ist ein großes Problem. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ich glaube, dass wir uns auch nochmal unterhalten werden. Wir haben ja jetzt deine Telefonnummer und wir melden uns bei dir nochmal und tüfteln da was aus, okay? Das ist toll, das ist ja ganz toll. Und ihr könnt jede Nacht anrufen. Na prima, okay. Okay. Tschüss, André. Gut, tschüss. Marco, nee, wen haben wir jetzt? Wen habe ich hier? Diethelm. Diethelm, auch ein schöner Name. 36, guten Morgen. Moin. Moin. Diethelm, was hast du getan? Oder warst du Opfer? Ich habe was getan. Ich war nicht Opfer, ich habe was getan. Ja. Und was? Ich habe versucht, damals meine Frau umzubringen. Du hast versucht, deine Frau umzubringen? Ja. Aus Eifersucht? Aus Eifersucht, genau. Mhm. Beschreib mal die Situation, wie es dazu gekommen ist. Die Situation war die, damals ist meine, habe ich es gab meine Frau und bin damals noch arbeiten gewesen und von der Arbeit gekommen und Wohnung war leer abends, wenn ich nach Hause kam. Alles weg, Kinder weg, Frau weg. Hm. Und daraufhin habe ich mir Gedanken gemacht, wo die hingeblieben ist. Hm. Dann waren es ihre Eltern hin, die wohnten zwei Häuser weiter. Ja. Und naja, okay, habe ich gedacht. Ein bisschen Stress gehabt mit ihr und so. Und bin dann, hab dann im Moment gar nichts unternommen. Hm. Weil das hätte ja auch nicht viel gebracht. Und ein paar Tage später traf ich meine Kinder. Also sie blieb dann, meine beiden. Sie blieb ein paar Tage weg. Ja, mhm. Naja. Ohne dass du wusstest, warum sie weg ist. Ja. Mhm. Ja, ich meine, waren familiäre Probleme. Mhm, ja. Ich sag, das kommt mal überall vor. Mhm. Weil sie war jedenfalls weg. Mhm. Und dann traf ich meinen Sohn, meinen Großen. Mhm. Der war damals 9. Mhm. Und fragte ihn, wo Mutti denn ist und pipapo. Mhm. Und sie sagte, und er sagte, ja, die sind weg. Mhm. Wir sind weggezogen. Mhm. Ja, dann habe ich mir auch weiter Gedanken gemacht. Und da hatte mein Sohn Geburtstag. Mhm. Und dann bin ich hin. Mhm. Und da sagte mein Sohn, oder meine Frau sagte zu mir, also ich klopfte an der Tür, wo ihr in ihrer neuen Wohnung, und sagte, sie kam raus und sagte, der Große will nicht mit mir reden. Mhm. Ja, sag ich, na wieso denn nicht? Ja, sagte sie, weil er mir die Schuld gibt dafür, dass sie einen anderen Partner gesucht hat. Was? Das ist ihr, Moment. Ich habe nicht verstanden. Der Sohn gab dir die Schuld, dass sie sich einen anderen Partner gesucht hat? Ja, genau. Der Junge? Ja. Mhm. Das heißt, also da wurde dir klar, dass da ein anderer Mann im Spiel ist, oder wie? Ja. Ja, aber ich bin total hin. Mhm. Da bin ich erstmal weg und nach Hause in unser Haus, mhm. das wir damals so hatten. Mhm. Und abends dann, weil ich Geburtstag fiel, habe ich natürlich einen angesoffen. Mhm. Ist ja klar. Ja. Ja, weil ich meine, klar ist es nicht, aber... Na ja, gut, ist aber verständlich auch, indem man sowas gehört hat. Ja. Ja, und dann? Und dann abends im Bahn kam das denn, war ich der Meinung, ich muss irgendwas machen. Mhm. Ich muss irgendwas unternehmen, sonst sehe ich meine Kinder nie wieder. Mhm. Was hast du unternommen? Was habe ich unternommen? Das war ja das große Palaver. Und da lag irgendwo ein Messer auf dem Tisch. Mhm. Das habe ich dann in der Hand genommen und bin da hingefahren zu der Wohnung, wo sie wohnt. Mhm. Lass mich mal fragen, diese Wohnung, in der sie dann da wohnte, was war das für eine Wohnung? War das die Wohnung der Schwiegereltern? Nee, das war eine neue Wohnung von ihr. Das war eine neue Wohnung von ihr, auch schon mit dem neuen Mann? Ja. Ach, das war alles eingefädelt, während ihr noch zusammen wart? Mhm. Ohne, dass du was davon gemerkt hast? Ja, genau. Da wusste ich gar nichts von. Heftig. So, du bist du hingefahren mit deinem Messer in der Hand und dann? Ja, dann bist du in Fahrt gedreht, ne? Dann bin ich hingefahren und ich sah ihre Silhouette in so einer Glastür, war das? Mhm. Und ich weiß nicht, wie das alles zustande kam. Das war eben Blackout. Mhm. Sag ich von mir heute aus. Ja, was hast du denn gemacht? Was habe ich gemacht? Sie hat die Tür aufgemacht und mir zugestochen. Du hast zugestochen sogar? Ja. Du hast auf deine Frau eingestochen? Ja. Kam ihr Mann zur Hilfe? Also nicht ihr Mann, sondern ihr neuer Freund zur Hilfe? Ja, das war alles so Kolomodle. Wer hat dich über... Zugestochen, sie ist zurückgefallen, in der Tür rein, in der anderen, und dann gab es Rangeleien in der Küche und dann waren die Kinder da, haben rumgeschrien. Wie viel Mal hast du zugestochen? Einmal. Einmal. Wer hat dich überwältigt? Überwältigt habe ich mich schon selber. Wie kann man das verstehen? Ja, überwältigt habe ich mich selber in dem Moment, wo ich zugestochen hatte. Da hast du gemerkt, was du gemacht hast? Ja, genau. Was ist mit deiner Frau passiert? Es war eine Stichverletzung in der oberen Brusthälfte. Also es ist nun mal gut gegangen? Es ist gut gegangen, also es ist nicht... Sie war nicht sehr schwer verletzt? Keine schwere Verletzung, nee. Nee. Es hätte auch ins Herz gehen können? Hätte auch ins Herz gehen können, genau. So, nun bist du vermutlich vor Gericht gekommen? So ist ja noch die ganze Geschichte zu Ende. Und war ja die Geschichte so, ist ja passiert. Mhm. Dann bin ich ja auf, hoch, raus aus der Wohnung. Mhm. Bin natürlich im Bahn, im Auto und nach Hause gefahren wieder. Mhm. Das war da, wo es 500 Meter lang war, schätzungsweise. Mhm. Und da habe ich mich zu Hause hingesetzt. Mhm. In meine damalige Wohnung. Ja. Und auf die Polizei gewartet. Gewartet, aber du hast nicht angerufen? Nee. Das hatte die Schwester für ihn gemacht. Die kam dann irgendwann, die Polizei. Ja. Und haben mich dann eben verhaftet. Mhm. So, wir verkürzen das jetzt mal ein bisschen detailliert. Die Polizei hat dich verhaftet. Insofern gab es dann natürlich irgendwann eine Gerichtsverhandlung. Gab es. Wie lautete die Anklage? Versuchten Mord. Versuchten Mord. Zu was bist du verurteilt worden? Zu 3 Jahre Bewährung auf 2 Jahre angedroht. Mhm. 3 Jahre Bewährung. 3 Jahre auf Bewährung. Mhm. Ja. Auch nicht viel, ne, für so eine Sache? Nee, na, was heißt nicht viel? Ich meine, mir reicht's. Mhm. So muss man das ja auch sehen. Mhm. Was heißt reicht? Ich meine, man kann das nicht rechtfertigen mit so einer Sache. Mhm. Genau, ich wollte fragen, wie du heute jetzt, wie viele Jahre ist das vorbei? Liegt das zurück? Das ist jetzt rund 2 Jahre zurück. Mhm. Wie denkst du heute darüber? Ja, ich höre darüber, das war also einer mit von den dümmsten Sachen, die man mir auch machen kann, bin ich der Meinung heute. Wie hast du dich denn deiner Frau gegenüber später verhalten, zum Beispiel bei der Gerichtsverhandlung? Da habt ihr euch ja gesehen. Also ich habe mit ihr nicht gesprochen. Mhm. Ich habe mit ihr gar nicht mehr kommuniziert. Hast du dich irgendwann bei ihr entschuldigt? Nein, ich hatte nicht die Gelegenheit dazu. Naja, man kann ja schreiben. Ja, geschrieben habe ich auch. Aber keine Antwort gekriegt. Gesagt, ja, ne, und so. Keine Antwort gemacht. Ja, keine Antwort bekommen. Nee. Mhm. Ist jetzt dadurch dein Leben auch, na, ich will nicht sagen zerstört, aber ist alles ganz anders geworden seitdem? Viel, viel anders. Viel anders. Was ist denn für dich? Ich bin in eine ganz andere Region gezogen, dadurch hin, um auch Abstand zu haben von der ganzen Sache. Mhm. Weil es gibt auch noch viele Menschen, die eben urteilen über einen Menschen verkehrt urteilen, sagen wir so. Mhm. Ich bin kein Mensch, der in Brutalität ausahndet. Mhm. Hattest du sehr viel Alkohol getrunken an dem Abend? Ja, sehr viel. Das hat dir wahrscheinlich auch bei dem Urteil geholfen, ne? Ja, das hat mir geholfen. Ich meine, das entschuldigt natürlich gar nicht. Nein, natürlich nicht. Aber es sollte für dich, glaube ich, eine Warnung sein, ganz einfach nicht mehr über den Durst zu trinken. Wer weiß, was du in extremen Situationen dann tust. Ne? Ja. Nun gibt es ja 2 Kinder. Du hast keinen Kontakt zu den Kindern. Nee, gar nicht mehr. Das ist eine schlimme Strafe, ne? Ja, das ist die schlimmste Strafe, die es auch gibt. Mhm. weil der Kontakt ja total abgebrochen ist. Mhm. Ist es richtig ausgedrückt, wenn ich sagen würde, dass du Dieterlen das zutiefst bereust, was du da gemacht hast? Das bereue ich unwahrscheinlich. Mhm. Unwahrscheinlich. Mhm. Ich meine, ich hab auch immer zu knacken. Also, wenn irgendwelche feierliche Anlässe sind, so die Geburtstage von den Kindern und so, glaube ich. Man vergisst sie ja nicht. Glaube ich. Und die sind da und man denkt daran. Automatisch. Ich glaube es ja. Möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht noch ein paar Worte reden? Ja, das wäre nicht schlecht. Aha, machen wir so. Du legst auf und die Elke, das ist sie heute Nacht, ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Alles klar. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Markus, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, guten Morgen, Jürgen. Ja. Erstmal möchte ich alle Freunde von Big Brother grüßen. Passt überhaupt nicht zum Thema heute, obwohl da gibt es ja auch viele Eifersüchteleien. Ja, aber das war irgendwie ein Konflikt, der aufgetragen wird in der Öffentlichkeit, ja. Und der viel damit zu tun hat, oder? Ja. Ich muss mich mal fragen, ich habe es heute nicht gesehen. Gab es irgendwas Spektakuläres? Ich habe es leider auch nicht gesehen, weil meine zukünftige Frau, die neben mir liegt, aber auf keinen Fall mit mir sprechen möchte, weil sie schüchtern ist. Ja. Die ist halt 33 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und deswegen haben wir das halt auch nicht gesehen. Ja, das ist auch wichtiger als dieser dumme Unsinn da. Eigentlich schon. Bei RTL. Man kommt ab und zu da rein und man interessiert sich ja schon dafür. Ja. Wenn man das einmal gesehen hat, dann... Man klebt dann irgendwie fest, ne? Irgendwie schon. Aber darüber wollen wir gar nicht reden jetzt. Richtig. Sondern über deine Eifersucht, oder? Richtig. Mhm. Also meine Eifersucht, die kommt komischerweise immer dann zum Tragen, was auch schon ein paar Mal in Gesprächen, die gerade gelaufen sind, zu Trage kam. Mhm. Schon, wenn man Alkohol getrunken hat. Ja klar, das verstärkt das natürlich enorm. Verstärkt das Gefühl. Alkohol verstärkt alles. Ja. Mhm. Und da war es einfach so, ich komme aus Engelskirchen. Ach. Wirst ja begrüßen. Natürlich. Ja, natürlich. Ich fahre mal in Engelskirchen vorbei, wenn ich Mama und Papa besuche. Ja. Mhm. Und du hast mal irgendwann erzählt, du wärst im Engelskirchen der Karneval so ein bisschen groß geworden. Den ersten Rosenmontagszug, ja, den du gesehen hast. Genau. In Engelskirchen statt. So war es, ja, genau. Mhm. So, und am 11.11. ist auch in Engelskirchen verhältnismäßig viel los. Ja. Und wir machen da gut einen drauf und waren dann halt in ein paar Gaststätten. Mhm. Und irgendwann traf dann meine zukünftige Frau einen uralten Freund von ihr, der mir halt bekannt war als, sag ich mal, Filou. Mhm. Und da, ich habe das nicht so gern gesehen zuerst. Und bin dann ein paar Mal dahin und hab dann gesagt, komm, lass mal zusammen ein Bier trinken, so zu dritt. Und irgendwie, die waren halt im Gespräch so ein bisschen vertieft. Und ich denke, ja gut, dann lass mal. Und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr und hab gesagt, pass mal auf, Maus, ich gehe jetzt nach Hause. Mhm. Oder lass uns nach Hause gehen. Mhm. Und meinte, ja, nein, ich bleib mal ein bisschen hier. Ist auch okay, ist ja kein Problem. Mhm. Sind ja gerade mal 20 Meter bis zu unserem Haus, von dieser Kneipe aus. Mhm. Bin also dann los. Und hab dann wohl unterbewusst, wie gesagt, im angezogenen Zustand gesagt, nee, pass mal auf, wenn dir das wichtiger ist, mit dem Typen zu reden, anstatt mit mir nach Hause zu gehen, dann sehe ich auch nicht ein, dass du den Schlüssel bekommst. Mhm. Und hab dann den einen Schlüssel, den wir mit hatten, anstatt den unter die Matte zu legen oder irgendwo draußen drauf zu stecken, mit reingenommen, hab mich ins Bett gelegt und hab gedacht, pass mal auf, wenn du nach Hause kommst, dann wirst du ja wohl klingeln. Mhm. Und dann wirst du ja wohl auch irgendwie mir gegenüberstehen müssen und zu mir sagen müssen, ja, tut mir leid, dass ich so spät nach Hause komme. Problem war, in der Zeit, vielleicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde, die sie länger gemacht hat, bin ich eingeschlafen. Und zwar so tief und fest, dass also keine Chance bestand, von außen an mich ranzukommen. Das heißt, du hast also dann geklingelt. Du hast das Klingeln nicht gehört. Klingeln nicht gehört? Ja. Wenn das alles gewesen wäre, wäre noch schön gewesen. Jetzt sind also massiv Krach gemacht da draußen, sodass also rings um unser Haus wirklich alle Nachbarn wach wurden. Und auch jeder am nächsten Morgen Bescheid wusste, außer mir. Die hat also Steine vor die Rollladen geschmissen, vor die Fenster geschmissen. Also sie hat dich nicht wach gekriegt. Was hat die Arme denn dann gemacht in der Nacht? Das kann ich dir erst kurz erklären. Die hat also dann versucht, massiv mit dem Ellenbogen zuletzt Krach zu machen an der Haustüre. Mhm. Und es war so heftig, dass irgendwann ein Sprung in dieser Haustür entstand, in dieser Glashaustür. Mhm. Und nun ist meine zukünftige Frau, also jetzt Verlobte, die ist halt ein bisschen dickköpfig und hat dann gesagt, Widder ist die übrigens, hat dann gedacht, pass auf, wenn da eh schon ein Riss in der Tür ist, dann kann ich die Scheibe auch ganz einhauen. Hat dann also massiv auf diese Tür eingetreten und geschlagen und zwar so lange, bis sie in Scherben am Boden lag. Und sie von innen aufmachen konnte. Nein, da ist sie nicht ganz drauf gekommen. Sie hat dann halt so gemacht, das ganze Glas draufgeschlagen, weil auch sie selbst an diesem Papier getrunken hatte und hat sie so viel Platz gemacht, dass sie durchgehen konnte. Nicht mehr von innen die Klinke aufmachen, sondern wirklich einfach durchgehen. Dann ist sie hoch, also wir wohnen da in zwei Stockwerken, ist dann hoch in unser Schlafzimmer, hat versucht mich zu wecken, wo wiederum keine Chance bestand und hat dann gedacht, pass mal auf hier, jetzt gehst du mit mir da runter und guckst mal, was du da angerichtet hast, durch deine Eifersucht, weil du bist so blöd gewesen und bist abgehauen. Keine Chance. Die hat mich da runtergeschleppt, aber ich habe das gar nicht mehr gemerkt. Also einfach nur, ja, habe ich mir angeguckt, gesagt, ja, ist ja schön und gut und ich gehe jetzt wieder ins Bett. Am nächsten Morgen war ich auf, ich denke, was ist denn hier los? Da war mir klar, was passiert war. Ne, eben überhaupt nicht. Nee, ich meine, da hat er angerufen. Ach so. Dann hat er gesagt, Leute, bei uns haben wir eingebrochen. Ach so, da schlief sie und du hast den Schaden gesehen und dachtest, da wären Diebe reingekommen. Nee, aber Leute, irgendwas stimmt nicht. Der Einbruch, Fanfarenchor, alles muss jetzt hier sofort ran. Die Polizei, berittene Gewächsmarine, alles ran hier. Sehr lustig, sehr spaßig. Wie hat es sich aufgeklärt? Ja, wahrscheinlich, als sie dann wach wurde, ne? Ja, okay, sie hat natürlich gesagt, du warst da eigentlich in der Form keine Schuld, ich war das im Prinzip. Mhm. Aber halt wegen dir und wegen deiner Eifersucht. Ja, ja, ich verstehe schon. Sag mal, der wäre aber gar nichts abgegangen zwischen den beiden, oder? Nein, das ist das Schlimme. Das ist das eigentlich Schlimme. Da wäre überhaupt nichts passiert. Und da ist auch so, dass ich, dass wir gegenüber oder wir untereinander ein riesen Vertrauen haben. Ich meine, es war letztendlich, was du gemacht hast, war ja auch nicht so ganz schlimm. Ne? Wir haben ja gerade schon viel schlimmere Sachen gehört. Es war eher so ein kleiner Streich. Aber es hat sich dann so weiterentwickelt, ne? Es ist eskaliert. Richtig, bloß ich würde sowas nie machen, sag ich mal, wenn das ganz normal passieren würde, würde ich sowas niemals machen. Ne? Ja, ja, ja, ja. Hat sich dann unterbewusst abgesetzt, jetzt wischt er mal eben einen aus und lass die mal klingeln. Also, lass sie mal warten. Sie will ja nicht mit mir sprechen, hast du gerade gesagt, ne? Dann kannst du es mir erzählen. War sie denn sehr sauer auf dich? Ja, ich sag mal so, also wir haben da schon manchmal so ein bisschen so, das sind so 10-Minuten-Phasen. Also, wir haben da schon so ein Verhältnis zusammen, dass man das so innerhalb von 10 Minuten bis einer halben Stunde wird das geklärt. Auf jeden Fall, ihr plant eine längere Zukunft miteinander. Ich denke ja. Nicht? Ganz, ganz sicher. Da wünsche ich von Herzen viel Glück, alles Gute. Nochmal schöne Geburtstagsgrüße an die Geliebte. Dankeschön. Und überhaupt gute Grüße ins Bergische, Oberbergische Land. Ne? Ja. Heute ist der Gruß. Fast nach Rheinland. Engelsfeld ist ja fast nach Rheinland. Stimmt, das ist ja noch Rheinland, ja, stimmt, ja. War ja fast noch. Fast. War ja für die Grenze. An der Grenze, ganz genau. Na gut, schöne Grüße nach Engelskirchen. Markus. Dankeschön. Bis dann, tschüss. Ich wünsche dir was. Tschüss. Ja. Das war unsere Eifersuchtssendung heute Nacht. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir mit einem freien Thema wieder da bei euch. 1 Uhr Radio Live, WDR Fernsehen. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Jetzt sage ich euch nochmal unsere Adresse für unsere Aktion Domian bringt Liebe. Bitte schickt eure Videokassetten mit euren 60 Sekunden Selbstdarstellungen an den WDR 1 Live Domian. Stichwort Domian bringt Liebe 50600. Köln. Stellt euch ganz toll dar, vielleicht in der Badewanne oder auf eurem Lieblingssofa, wie auch immer, und erzählt auch in dem Video, auf dem Video, wie ihr euch euren Traumpartner, die Traumpartnerin vorstellt. Ich wünsche eine schöne und gute Nacht und freue mich auf morgen. 1 Uhr. Bye, bye.